Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Heiß, heiß am heißesten. Wir heißen euch willkommen zum Juli-Rückblick des anarchistischen Radios Berlin. Heiß her geht es seit einigen Monaten in Kalifornien, doch nicht nur die Waldbrände müssen das Sommerloch der amerikanischen Presse füllen, denn durch sein großes Ausmaß kann der Arbeits- und Hungerstreik ausgehend von der Pelican Bay dieses Jahr nicht ignoriert werden. Weiter geht es mit einer brandheißen Kritik eines jungen Teenagers aus Ägypten, der vielleicht auch einen heißen Draht zu einem Top-Terroristen hat, wie jeder von uns. Doch wem dies alles zu heiß ist, für den heißt es ab auf den Balkon, denn dort kann man im Rahmen ästhetischer Anarchie entspannen. Oder sich ganz gechillt mit dem Laptop die brandheißen Beiträge des Mosserin-Kollektivs im Internet anschauen. Am 22. Juli verstarb im kalifornischen Corcoran-Gefängnis ein sich im Hungerstreik befindender Gefangener, dessen Bitte um medizinische Hilfe kurze Zeit vorher laut Anwälten ignoriert wurde. Zu diesem Anlass rief die Mumia-Hörbuchgruppe zur Beteiligung an einer Kundgebung am 30. Juli vor der US-Botschaft in Berlin auf. Mit Transpis ausgestattet, lauschten die ca. 30 Teilnehmenden zahlreichen Redebeiträgen und riefen Parolen. Gesteckt werden und nur rauskommen, wenn sie andere Mitgefangene verraten oder in irgendeiner Form verpfeifen, damit die dann genau dieselbe Behandlung kriegen. Dieser Kampf geht bereits seit 2 Jahren, 2011, ziemlich genau vor im Juli 2011, haben die Gefangenen zum ersten Mal gemeinsam eine Erklärung unterschrieben, dass sie sich nicht spalten lassen unter verschiedenen Hautfarben, unter politischen Organisationen oder Gangs, dass sie gemeinsam gegen diese Folter, denn nichts anderes ist diese permanente Isolationshaft, gegen die Folter vorgehen wollen und dass sie gemeinsam überleben wollen. Verschiedene Institutionen, wie zum Beispiel der UN-Menschenrechtsausschuss und auch ganz viele unterschiedliche Landesparlamente fordern die USA seit 2008 auf, endlich den sehr stark angewandten Praxis der Isolationshaft aufzugeben. Bisher hat jede US-Administration, also ja, seitdem war es von Barack Obama, aber sie haben es einfach komplett ignoriert. Derzeit sind in den USA 80.000 Menschen unter lang- und anhaltender Isolationshaft eingesperrt. Allein im Bundesstaat Kalifornien sind es zu jedem Zeitpunkt mindestens 12.000, die teilweise wirklich über Jahrzehnte in 6 Quadratmeter kleinen Zellen verbringen, dort nicht rauskommen, kein Tageslicht sehen und der Kommunikation da draußen so ziemlich eingeschränkt sind. Diese Haft des Falls! Diese Haft des Falls! Forderung der Freiheit jetzt sofort! Diese Haft des Falls! Diese Haft des Falls! Forderung der Freiheit jetzt sofort! Unser folgender Beitrag basiert auf einem Interview, das das Radioprojekt The Final Store kurz vor Beginn des Streiks mit einem Aktivisten geführt hat. Die Hungerstreikserie in kalifornischen Knästen, die vor 2 Jahren im Pelican Bay Prison begann, ging Anfang Juli mit etwa 30.000 Teilnehmenden in die 3. Etappe. Das sind immerhin gut ein Viertel der kalifornischen Gefangenen, wobei sich an dem von einem Arbeitsstreik begleiteten Hungerstreik auch Menschen in Knästen außerhalb Kaliforniens angeschlossen haben. Ihre 5 Kernforderungen beziehen sich unverändert in erster Linie auf die Anwendung von Isolationshaft und die Bedingungen in Hochsicherheitstrakten, den Security Housing Units, kurz SHU. Mit Sicherheit ist hier das Abschneiden jeglicher menschlicher Kontakte des Gefangenen sowie das Brechen der Persönlichkeit mit der Folge gravierender psychischer Erkrankungen gemeint. Laut prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com reagiert die kalifornische Regierung nicht mit Verhandlungsbereitschaft über die Forderungen. Gouverneur Brown reiste stattdessen auf den Spuren seiner Vorfahren ein wenig in Deutschland herum, allerdings unter strenger Geheimhaltung seiner genauen Aufenthaltsorte, wohl um unangenehmen Fragen von Presse und solidarischen Aktivistinnen aus dem Weg zu gehen. Außerdem wurde einer Anwältin Hausverbot erteilt und Haftbedingungen verschärft. So wurden zuletzt am 17. Juli 14 Gefangene in eine spezielle Form der Einzelhaft, die Administrative Segregation, gesteckt. In einem Interview mit The Final Straw schildert Ed Mead die willkürliche Anwendung dieser Maßnahme. The hole is used for a lot of reasons. Somebody might be drunk on Pruno, somebody may have gotten in a fight. Das Loch wird aus vielen Gründen genutzt. Jemand hat sich im Knast an selbstgebrannten Schnaps betrunken oder ist in Kämpfe geraten. Also all die Dinge, für die man auch draußen verhaftet wird. Ein Gefängnis ist halt ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Und du kannst als Strafe ins Loch gehen, also in Einzelhaft. Administrative Segregation ist anders. Du musst nichts Falsches gemacht haben. Jemand mag dich oder dein Benehmen einfach nicht. Und sie können dich da aus administrativen Gründen einsperren. Sie sagen zum Beispiel, du bist Mitglied oder Verbündeter einer Gang. Das passiert mit den Leuten, von denen wir reden. Und ich würde sagen, zum größten Teil sind es tatsächlich Gangmitglieder. Da haben wir es mit progressiven Gefangenen wie den Leuten der Black Guerrilla Family zu tun oder Reaktionären wie der Aryan Brotherhood und den Nazi Homeriders. Und dann gibt es noch die Mexikaner, die wiederum in Norteños und Sureños aufgeteilt sind. Und sie alle kommen zusammen und führen ihren historischen Kampf weiter. Also sind sie da drin, weil sie Gangmitglieder sind. Viele von ihnen sind allerdings auch keine Gangmitglieder. Ich veröffentliche beispielsweise die Zeitschrift Prison Focus. Sie ist für Gefangene gedacht und manchmal erwähnte ich darin den Namen George Jackson. Schwarze Gefangene wurden bereits zu Gangmitgliedern erklärt, nur weil sie ein Exemplar dieser Zeitschrift in ihrer Zelle hatten, in der der Name George Jackson auftaucht. Aus der Zusammenkunft der Gangmitglieder, hauptsächlich Anführender, resultierte im August 2012 eine Übereinkunft zur Beendigung der Feindschaften. Jeder weiß, welches Ausmaß die Gewalt zwischen den verschiedenen Gangs hatte, die im kalifornischen Gefängnissystem existierte. Als Ergebnis dieser Übereinkunft zur Beendigung der Feindschaften ist die Gewalt in kalifornischen Knästen komplett verschwunden. Dies zeigt, dass der Zusammenhalt der Gefangenen drastisch gestiegen ist und so die hohe Zahl der aktuell Streikenden und ihrer Unterstützerinnen erreicht werden konnte. Hinzu kommt, dass der Druck auf die Behörden auch dadurch verstärkt wird, dass nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern auch die Arbeit im Knast verweigert wird. Dieser Streik wird von einem Arbeitsstreik der allgemeinen Gefangenen begleitet. Sprich, es gibt einen Hungerstreik derer in Administrative Segregation und in Security Housing Units, und den Arbeitsstreik der üblichen Gefangenen. Und wie jeder weiß, können die Gefängnisse nicht ohne die Arbeit der Gefangenen laufen. Die Gefängnisindustrie produziert so einiges. Für industrielle Arbeit sind 40 bis 50 Cent pro Stunde ein richtig guter Lohn. Für einfache Handarbeiten und Ähnliches bekommst du 35 Cent am Tag. Und dann kommt der Staat, so wie hier in Washington, und nimmt 33% des Geldes, das du bekommst. Sie händigen mit der einen Hand ein bisschen Geld aus und nehmen es mit der anderen wieder weg. Kalifornien macht dasselbe und viele andere Bundesstaaten auch. Ich war Gefangener im Monroe Prison hier im Bundesstaat Washington. Und in einer Branche war eine Aufgabe, die die Gefangenen erledigen mussten. Nun, diese Industriearbeiter kamen von ihrer Arbeit zurück und erzählten mir lachend, du wirst nicht glauben, was sie uns gerade machen lassen. Sie nehmen diese T-Shirts, die im Ausland hergestellt wurden, und lassen uns Made in America-Schilder dran nähen. Ja, die Gefangenen machen alles, was nicht direkt mit der Haft zu tun hat. Sie arbeiten in Schulen, sie wischen die Flure, kochen das Essen und machen natürlich Reparaturarbeiten. Sie machen einfach alles. Und nochmal, wehe, die Gefangenen realisieren jemals, und es sieht so aus, als würden sie gerade damit beginnen, dass alles, was sie tun müssen, ist, ihre Arbeit zu verweigern. Denn alles, was sie brauchen, ist Zusammenhalt. Mit dem Zusammenhalt können ihre Forderungen zu einer echten Veränderung führen. Das gesamte Interview mit Ed Mead kann auf der Website thefinalstraw.noblogs.org angehört werden. Aktuelle Informationen und Ideen für Aktionen findet ihr unter prisonerhungerstrike.wordpress.com. Dort ist zum Beispiel auch die erwähnte Übereinkunft zur Beendigung der Feindschaften zu finden. Die Links sind wie üblich auf unserem Blog aradio.blogspot.de zu finden. Nach gefühlten Jahren der Suche wurde er gefunden. Wir präsentieren Ali Ahmed, den zukünftigen Präsidenten Ägyptens. Vielen Dank an Anarchismus.at für die Recherche und das Video. Es folgt seine Amtsansprache. Mein Name ist Ali Ahmed. Ich gehe zum Vorbereitungskurs der ersten Klasse und bin 12 Jahre alt. Ich bin heute hier, um dabei zu helfen, dass Ägypten keine Ware mit einem Besitzer wird und um gegen die Vereinnahmung der Verfassung durch eine einzige Partei zu protestieren. Wir sind das Militärregime nicht losgeworden, um es gegen eine faschistische Theokratie zu ersetzen. Faschistische Theokratie? Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Faschistische Theokratie ist, wenn du die Religion benutzt und in ihrem Namen extremistische Regulierungen durchsetzt, auch wenn die Religion an sich diese überhaupt nicht verlangt. Wer hat dir das alles erklärt? Ich weiß das einfach. Aber woher? Ich höre den Menschen zu und benutze meinen Kopf. Dazu lese ich Zeitung, schaue fern und recherchiere im Internet. Also hast du gesehen, dass vieles im Land falsch läuft und geändert werden muss? Meinst du politisch oder sozial? Die sozialen Ziele der Revolution müssen erst noch durchgesetzt werden. Stärkung der Wirtschaft, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Es gibt immer noch keine Arbeitsplätze. Die Polizei verhaftet immer noch willkürlich Menschen. Und wegen der sozialen Gerechtigkeit. Wie kann es sein, dass ein Nachrichtensprecher 30 Millionen ägyptische Pfund bekommt, während sich die Menschen ihr Essen aus Müllcontainern holen müssen? Politisch gesprochen, wo ist die Verfassung, die uns repräsentiert? Zum Beispiel sind die Hälfte der Bevölkerung Frauen. Wie kann es sein, dass nur 7 Damen in der verfassungsgebenden Versammlung sitzen, von denen 6 Islamistinnen sind? Also glaubst du, sie werden die Verfassung manipulieren? Was aus Falschheit entsteht, kann selbst nur falsch sein. Selbst wenn die Verfassung an sich gut ist, aber die Versammlung, die sie verfasst hat, nicht, kommt nichts Gutes dabei raus. Komm mir nicht mit 80 guten Artikeln und mit 20 schlechten, die dann das Land ruinieren und behaupte, es sei eine gute Verfassung. Hast du die Verfassung gelesen? Ja. Wo, im Internet? Ja. Zum Beispiel sagt sie, dass Frauen in allen Bereichen gleichberechtigt sind, es sei denn, es widerspricht dem islamischen Recht. Allerdings erlaubt das islamische Recht, dass Männer ihre Ehefrauen disziplinieren. Das kann in dieser Gesellschaft nicht funktionieren. Warum nicht? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass es abscheulich ist. Ich kann doch nicht meine Frau fast totschlagen und dann behaupten, es wäre Disziplinierung. Das ist keine Disziplinierung, sondern Missbrauch und Wahnsinn. Dieser ganze politische Prozess ist hohl, weil das Parlament schon hohl ist. Von Zuspruch in der Bevölkerung und verfassungsrechtlich hohl. Einige Parteien bauten ihre Wahlkampagne auf, einen Mix aus Religion und Politik auf. Moscheen mobilisierten Wähler, sie verteilten Zucker und Speiseöl an die Wähler und viele ähnliche Sachen. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Find your terrorist. Das anarchistische Radio Berlin hilft dir, deinen persönlichen Terroristen zu finden. Mit freundlicher Unterstützung von der NSA und Google. Find your terrorist. Ja, da sind wir mit unserer neuen Sendung Find Your Terrorist. Bei uns zu Gast im Studio ist heute Clara Fall. Sie hat uns gebeten, ihr dabei zu helfen, ihren Terroristen zu finden. Da dies unsere erste Sendung ist, hier mal einige Fakten. Studien haben gezeigt, dass jede Person auf der Welt im Durchschnitt über 7 Ecken mit jeder anderen bekannt ist. Im Internet sind es sogar nur 4,5. Da Google schon länger an Diensten wie alte Freunde ausfindig machen oder Cloud-Diensten wie Leute im Jenseitstreffen arbeitet, kam die NSA auf Google zu und fragte um Mithilfe. Die NSA erhält durch ihre Umfeldsuche bei Terroristen immense Datenmengen über mehrere Bekanntheitsgrade hinweg. Dadurch werden auch viele Kontakte offenbar. Kombiniert mit der Schnittmenge der Kontakte interessierter Personen lässt sich so ein verlorener Kontakt wiederherstellen. Google vermarktet also die Kollateralinformationen für die NSA, hilft vielen Menschen und mildert so den finanziellen Aufwand der NSA, da der neue Dienst natürlich kostenpflichtig ist. Schlappe 1.000 Euro per PayPal und man kann eine Person seiner Wahl wieder ausfindig machen oder herausfinden, wen man über 9 halbe Ecken so kennt. Bei uns kommt ihr natürlich viel günstiger weg. Mit nur 999 Euro seid ihr dabei. Ruft uns an, werdet berühmt mit eurem heißen Draht zum Top-Terroristen und helft unseren Studiogästen. Und damit zu dir, Clara. Du willst also deinen Terroristen finden. Erzähl uns doch mal, warum. Ja, hallo. Also, ich finde es wichtig, was die NSA macht. Und ich habe ja auch selber Angst vor Terroranschlägen. Die passieren ja dauernd. Und wenn ich jetzt einen Terroristen indirekt kenne, will ich das der NSA sagen. Nicht, dass ich vielleicht selbst noch Opfer von Repressionen werde. Nur weil ich nicht wusste, dass ich jemanden kenne, der ein Terrorist ist. Und an sich finde ich es einfach super spannend, herauszufinden, wer mein Terrorist ist. Na, dann schauen wir mal, wen wir in der Leitung haben. Es ist jemand aus Hamburg. Ja, hier Elfriede Straubing. Ich bin die testamentarisch ernannte digitale Nachlassverwalterin von Mohammed Atta. Clara, du kennst doch auch den Besitzer vom Restaurant in der Marienstraße. Laut Facebook zumindest. Ja klar, den kenne ich. Ich war da sogar auf der Eröffnungsparty. Zia Jara war da auch öfter für uns Mittagessen holen. Habt euch sicher auf der Party gesehen. Zumindest seid ihr beide auf den Fotos bei Flickr. Oh ja, ich erinnere mich. Das ist ja eine Überraschung. Das tut aber nichts zur Sache, denn die sind ja alle tot. Danke für deinen Anruf, Elfriede. Nun, der nächste Anrufer, dieses Mal aus London. Ja, hallo? Hallo? Mein Name ist Assange. Julian Assange. Na, das kann doch gar nicht sein, lieber Julian. Denn du hast doch gar kein PayPal-Konto mehr. Daher mache ich jetzt die Leitung frei für unseren nächsten Anrufer. Trotzdem danke für deine Bemühungen. Ah, ein Anruf aus La Paz. Hola, hier ist Evo Morales. Du hast sicher von mir gehört, bin ja schließlich schon eine ganze Weile Präsident von einem der schönsten Länder der Welt. Als ich da neulich in Österreich zwischenlanden musste, habe ich mit einer netten Dame der Flugsicherung telefonieren müssen. Sie hat auf Xing einige Business-Kontakte. Und als ich ihre Freunde gegoogelt habe, bin ich auch auf dich gestoßen. Wir hatten mal ein kurzes Gespräch via Skype, erinnerst du dich? Wegen meiner Russland-Tour, die über deine Agentur geplant wurde. Na, das ist aber schon eine ganze Weile her. Aber ich glaube, ich kann mich dunkel an deine Stimme erinnern. Naja, jedenfalls kenne ich deinen Chef recht gut. Und der hatte mir vor einiger Zeit via Google Mail auch einen Kontakt von einer asylsuchenden Person zukommen lassen. Es ging dabei um Herrn Snowden. Na, das ist doch was. Der Wahnsinn. Liebe Clara, dein persönlicher Terrorist scheint Edward Snowden zu sein. Was sagst du dazu? Ja, aber das ist ja fantastisch. Nie im Leben hätte ich das auch nur erahnt. Und wie kann ich ihn jetzt an die NSA ausliefern? Na, ganz einfach. Du überweist uns 1000 Euro und wir stellen zwischen dir, Herrn Snowden und der NSA einen persönlichen Kontakt her. Danke, Evo Morales. Du bekommst von uns eine Kaffeetasse für den entscheidenden Hinweis und noch einen 1-Euro-Gutschein, welchen du mit den Kosten für unseren Anruf rechnen kannst. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und sagen an dieser Stelle auf Wiederhören. Find your terrorist. Das anarchistische Radio Berlin hilft dir, deinen persönlichen Terroristen zu finden. Mit freundlicher Unterstützung von der NSA und Google. Find your terrorist. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ob auf dem Balkon, im Internet oder in Ägypten, auch diesen Monat herrschte in allen möglichen Medien mal wieder Anarchie. Der MDR setzte sich intensiv mit Balkonen auseinander. Diese seien nämlich auch Aushängeschilder für die dazugehörigen Wohnungen. Auf seiner Reise durch Balkonien fand der Sender heraus, dass dort eine gewisse ästhetische Anarchie herrsche. Diese äußert sich wie folgt. Batterien von Gartenzwergen, Netze, die die Kanarienvögel oder Katzen vom Ausbüchsen beschützen. Es gibt den pragmatischen Studentenbalkon mit Bierkiste und Aschenbecher-Tristesse und den mit der täglich gepflegten Geranienranke. Der Balkon gilt hier auch als ein Wettbewerbsinstrument. Was die ästhetischen anarchistischen Balkone jedoch mit Wettbewerbsinstrumenten zu tun haben, bleibt uns leider verschlossen. Doch vielleicht bringt das Schweizer Internetportal 20 Minuten mehr Klarheit in die Sache mit einer weiteren Frage, die etwa wie folgt lautet: Was haben Bush und der Anarchismus gemeinsam? Ganz offensichtlich nichts, meinen wir jedenfalls. Der eine probiert, die Welt zu unterdrücken, das andere propagiert die Herrschaftslosigkeit. Doch beide sind führend in der Liste der umstrittensten englischsprachigen Wikipedia-Artikel, welche um die Spitzenposition wetteifern, kurz gefolgt von dem Artikel über den Propheten Mohammed. Na, dann sind wir mal gespannt, wie sich der Prophet und Bush auf die Anarchie in Wikipedia auswirken. Geolitico klärt unterdessen auf, dass nicht der Islam Ägypten an den Rand der Anarchie brachte, sondern Mursi und die Salafisten, die ein Machtinstrument von Saudi-Arabien seien. Und weiter heißt es im Magazin Geolitico: Sie morden, meuchen und vergewaltigen. Statt Rechtsstaat und Demokratie herrschen die Gesetze der Anarchie. Tja, auch Anarchie hat Gesetze. So ein Unsinn. Das haben auch einige Leserinnen ganz richtig erkannt. So ist in den Comments zu lesen: Mit Anarchie hat das nichts zu tun. Es wäre schön, wenn die Ägypterinnen uns vormachen würden, dass es doch in die Natur des Menschen passen könnte, ohne Herrschaft und Unterdrückung und Ausbeutung miteinander leben zu können. Das wäre Anarchie. Was in Ägypten passiert, ist das, was immer passiert. Irgendjemand will Macht und jemand anders will das nicht. Das nenne ich mal eine Analyse der Lage. Wenn Ägypten wirklich am Rande der Anarchie stünde, hätte unsere Ägypten-Sondersendung Mitte Juli sicherlich ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Und übrigens gibt es seit neuestem eine ominöse anarchistische Bewegung, von der die Zeitung Neues Deutschland berichtete. Diese würde sich aber sicherlich nicht mit diversen Essaybänden zur Occupy-Bewegung sowie einem anarchistischen Wörterbuch, welches im Herbst beim Verlag Edition Ensemble erscheinen soll, oder einem 500 Seiten dicken Wälzer genannt Black Flame, der beim Nautilus Verlag erschienen ist, herumschlagen, wenn in Ägypten die Anarchie ausgebrochen wäre. Stimmt, vielmehr wäre zu erwarten, dass es tiefgreifende Analysen zur Anarchie in Ägypten gibt. Und vielleicht ein Gesetzbuch für Anarchistinnen. Das ist natürlich reiner Unfug, denn wie der neue Deutschland-Autor Florian Schmidt am Ende seines Artikels feststellt, braucht es für eine anarchistische Bewegung eine zeitgemäße Herrschaftskritik, welche erst eine anarchistische Perspektive ermöglichen kann. Ja, und falls ihr Informationen zu dieser anarchistischen Bewegung habt, dann meldet euch bei uns. Wir würden uns gerne mal mit dieser Bewegung im Rahmen einer Sendung unterhalten. Und vielleicht hat diese Bewegung ja auch mal Lust, was für die Ohren zu machen und nicht nur zum Lesen. Der Link-Tipp führt uns diesen Monat nach Ägypten. Ein unabhängiges Medienkollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu dokumentieren, was die Mainstream-Medien nicht zeigen und berichten. Auf dokumentarische Weise zeigt das Kollektiv Kurzfilme und viele Geschehnisse hinter den Kulissen. Ob es nun Angriffe von der Muslimbruderschaft sind oder Massaker, über die keiner berichten will, wie das in Bayan al-Sarayat. Das Kollektiv erhebt an sich selbst nicht den Anspruch, immer die neuesten Nachrichten zu präsentieren, sondern eher Ereignisse zu dokumentieren und nutzt dafür vor allem Interviews und Berichte von den Menschen in Ägypten auf der Straße und wie sie Erlebnisse wahrgenommen haben. Auf der Internetseite mozirin.org stellen sie die neuesten Berichte zur Verfügung und haben auch ein komplettes Archiv von Berichten, welches bis Juli 2011 zurückgeht. Die Berichte sind durchweg in Arabisch mit englischen Untertiteln. Das Kollektiv versteht sich als Medienaktivistinnen. Außer Dokumentationen bieten sie in Ägypten auch Workshops an, wo sie zeigen, wie man Filme aufnimmt und diese später am PC bearbeitet und verbreiten kann. Auch haben sie ein wöchentliches Kino, was sie zeitweise auf dem Tahrirplatz zeigten. Alle Berichte sind auch direkt über YouTube runterzuladen, vor allem, um auch einem Grundsatz des Kollektivs gerecht zu werden, die Berichte über Ägypten so weit wie möglich zu verbreiten und so zu einer unabhängigen Medienberichterstattung beizutragen. Hier nochmal der Link, mozirin.org, ich buchstabiere, mozirien.org. Viel Spaß beim Stöbern. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Anhören. Wir freuen uns natürlich über Kritik, Feedback und Anregungen. Ihr könnt uns gerne schreiben über aradio.blogspot.de. Bis zum nächsten Monat.